Deutschlandfunk Kultur Tonart. Jetzt geht's um eine ganz, ganz große Nummer im Rockgeschäft. Um die Geschichte seiner Band Led Zeppelin rankten sich ja schon sehr früh Legenden. Heute ist er selbst eine. Der Gitarrist Jimmy Page, der heute tatsächlich 75 Jahre alt wird. Und vielleicht legt er zur Feier des Tages ja diesen alten Klassiker auf. Es ist eines dieser Intros, die auch jene kennen, die nicht so in der Rockmusik zu Hause sind. Mit Stairway to Heaven schaffen Led Zeppelin 1971 einen Klassiker der Rockgeschichte, an der Gitarre Jimmy Page. We had this one rehearsal, and we all knew instinctively from that point that we'd never felt anything like that before. Wir hatten damals diese erste Probe, erzählt Jimmy Page, und wussten instinktiv von diesem Moment an, so etwas haben wir noch nie gefühlt. ...1968 war das. Seine Band Yardbirds war gerade auseinandergebrochen. Page suchte nach neuen Partnern. Er fand Sänger Robert Plant, Schlagzeuger John Bonham und Bassist John Paul Jones. Und dann habe es alles in allem nur 30 Stunden gedauert für das erste Album von Led Zeppelin. The first album was done in collectively 30 hours. So schnell wie ihre Musik ist, so schnell steigen Led Zeppelin zu den Top-Bands und größten Live-Acts ihrer Zeit auf. Zerlegte Hotelzimmer gehören ebenso zu ihrer Legende wie Sex, Drugs und Rock'n'Roll. If you're playing for 2.5 hours, 3 hours, sometimes 3.5 hours. Wenn du 2,5, 3, manchmal 3.5 Stunden spielst, dann bist du so voller Adrenalin, da kannst du nicht einfach nach Hause gehen und dich ins Bett legen. Go home and Er habe aber nie exzessiv Alkohol getrunken und auch das Rauchen habe er inzwischen aufgegeben, erzählt Jimmy Page heute. Die Ära von Led Zeppelin endet 1980 nach dem Tod des Schlagzeugers. Der Platz ließ sich nicht mehr füllen, sagt Jimmy Page. Dazu haben wir uns zu gut ergänzt. The thing about the band was that you would have to be listening all the time to what everyone else was doing. Bei dieser Band musstest du ständig zuhören, was der andere macht. Wenn der eine etwas begann oder veränderte, haben die anderen darauf reagiert. Es gab zwar einen Rahmen, aber wenn du auf die Bühne gegangen bist, musstest du sehr konzentriert sein, damit alles zusammen abging. You'd need to be very focused to go on and kick off. Bis heute haben Led Zeppelin zwischen 200 und 300 Millionen Platten verkauft. So genau weiß das niemand. Jimmy Page trägt sein silbergraues Haar inzwischen als Pferdeschwanz. Er wohnt ganz gediegen in London. Gelegentlich streitet er dort mit seinem Nachbarn Robbie Williams über Baupläne, die sein Haus gefährden könnten. Und ansonsten ist er immer noch der begehrte Studiomusiker, der er immer schon war. Das Musikmagazin Rolling Stone hält ihn für den drittbesten Gitarristen der Rockgeschichte. Alle paar Jahre steht Jimmy Page mit den beiden anderen verbliebenen Led Zeppelin Musikern auch noch einmal gemeinsam auf der Bühne, aber Stairway to Heaven, das werde ich nicht mehr toppen können, sagt Jimmy Page. Ich habe ja nur noch ein paar Jahre. I may not be able to top that, you know. I've only got a few years left. Thomas Spickhofen zum 75. Geburtstag der Gitarrenlegende Jimmy Page.